Zweites Kapitel: Die Methode des gesunden Menschenverstandes. Wenn nach einem Ausspruch Lord Actons die historische Methode nichts anderes ist als die Verdoppelung des gesunden Menschenverstandes, so kann fraglos die bisherige Methode nicht die richtige sein. Denn wie es ihre Resultate, zum Beispiel hinsichtlich der fehlerhaften Datumsangaben in mittelalterlichen, zweifellos echten Urkunden nur zu deutlich dartun, besteht diese Methode nicht nur nicht in der Anwendung der einfachen Vernunft, sondern läuft direkt auf eine Dezimierung des gesunden Menschenverstandes hinaus. Es konnte denn auch festgestellt werden, dass die bisher übliche Methode mit einem grundsätzlichen Mangel behaftet ist. Dieser liegt nicht in dem formal einwandfreien Aufbau, sondern in ihrer Fundamentierung, ihrem Ausgangspunkt, ihrer Operationsbasis. Zwar gründet sich die Methode auf der Evidenz des Augenscheins, fußt aber auf realen Objekten, ohne aber zu bedenken, dass es die Art der Realität selbst ist, die in Frage steht. Denn der ganze Prozess dreht sich ja um die Frage nach der Art der uns in der Überlieferung vorliegenden geschichtlichen Realität. Ob die gegebene Überlieferung, wie sie sich gibt, eine natürliche, das heißt unangetastete, oder eine künstlich modifizierte, eine unterschobene, gefälschte ist. Die Urkundenforschung nimmt dasjenige als selbstverständlich und wirklich vorweg, was ja noch erst bewiesen werden soll. Die Art der uns vorliegenden historischen Realität. Die bisherige relative Methode ist zu ersetzen durch ein Untersuchungsverfahren, das nicht die Objekte unter sich vergleicht und sich in Zirkelschlüssen verpufft, sondern dass die Gesamtheit der historischen Objekte mit einer unabhängig gegebenen Wesenheit in Vergleichung setzt. Dieser unabhängige normative Vergleichsfaktor ist der gesunde Menschenverstand oder, treffender gesagt, der Inhalt der allgemeinen Erfahrung. Die neue, mit Maßstäben absoluter Eichung arbeitende Methode besteht somit in der Berufung auf die Vernunft, auf den gesunden Menschenverstand. Unsere bisherige Untersuchung hat ergeben, dass es um die seit alters in Geltung stehende und noch immer so gerühmte felsenfeste historisch-kritische Methode denkbar schlecht bestellt ist. Die gängige Methode wurde als ein unschuldiges Blinde-Kuh-Spiel entlarvt. Deshalb, weil alle methodischen Erwägungen in der üblichen Echtheitskritik ihren Ausgang von einer unbewiesenen Voraussetzung nehmen. Diese axiomatische Voraussetzung lautet: Es gibt einen echten Grundstock unzweifelhaft gewisser Geschichtstatsachen. Und woran vermeint man, diesen echten Grundstock zu erkennen? An der gefundenen Übereinstimmung verschiedenartigster Quellen. Danach soll also die Tatsache der Übereinstimmung Echtheit gewährleisten. Aber, so fragen wir, muss Übereinstimmung mit zwingender Notwendigkeit Echtheit verbürgen? Wie, wenn die Übereinstimmung darauf zurückzuführen wäre, dass eben diese übereinstimmenden Quellen allesamt und sonders das Werk einer systematischen Fälschungsaktion sind? Wenn eine solche planmäßige, universale Aktion in der Tat stattgefunden hätte, dann wäre die konstatierte Übereinstimmung der Erzeugnisse dieser Aktion gar nicht verwunderlich. Die Übereinstimmung kann ebenso künstlich wie natürlich bedingt sein. A priori, das heißt, weder denk- noch naturnotwendig, folgt jedenfalls aus der Übereinstimmung eine Echtheit nicht. Weil es also von vornherein ganz zweifelhaft ist, ob die gefundene Quellenübereinstimmung künstlich oder natürlich verursacht wurde, so muss eine kritische Methode grundsätzlich die Möglichkeit einer künstlich herbeigeführten Übereinstimmung in Rechnung stellen. Die hergebrachte Echtheitskritik tut das nicht. Sie fußt auf einer unzulässigen Vorwegnahme. Sie setzt bereits vor jeder Untersuchung das voraus, was sie überhaupt erst beweisen will, dass es einen echten Grundstock in der Überlieferung gibt. Dieser vorweggenommene echte Grundstock stellt ja erst das Endziel aller Untersuchung dar. Die mit diesem vorgeblich kritischen Prozesse gewonnenen Ergebnisse beruhen also auf Zirkelschlüssen. Man entnimmt einem unbesehen als echt geltenden Grundstock sogenannte Kriterien der Echtheit und wundert sich dann darüber, dass nun tatsächlich mit Hilfe dieser Kriterien ein echter Grundstock aufgefunden wird.